Also soweit ich weiß, ist das ja der größte Ball hier, neben dem Blau-Gold-Ball, also auch ein Aushängeschild, und ich freue mich jedes Jahr wieder zu kommen. Das Bier schmeckt? Das Bier ist hervorragend, ist ja auch ein Barre-Bier, ne? Naja, ich finde es zum einen ganz toll, dass wir eine schöne Mischung haben zwischen jungen und alten Leuten. Ja. Und zum anderen ist das wieder eine Gelegenheit, dass die Korporalschaften sich treffen, aber dass wir wirklich auch all die Leute und die interessierten Bürger aus der Stadt hier haben und gemeinsam feiern können. Das finde ich einfach ganz toll. Tolle Stimmung, weil ich gerne tanze, genau. Ich habe eine Frau, die gerne tanzt, und dann tanzt der Mann natürlich auch immer gerne. Das ist ja klar. Das Besondere am Blauen war gerade bei, finde ich, ist, dass wirklich Nienburg hier zusammenkommt, dass man sich trifft, dass man zusammen Spaß hat, dass man mal jenseits aller politischen Strömungen einfach am Tisch sitzt und sich unterhält. Das ist das Tolle am Blauer Gardeball. Man sieht viele Menschen, die man lange kennt, und in diesem Jahr insbesondere, wahrscheinlich war es im letzten Jahr schon so, viele junge Ehepaare, die hier sich wirklich vergnügen. Das finde ich toll. Das ganze Ambiente, die Leute, jede Menge Leute kennenlernen, feiern, Spaß haben und natürlich das ein oder andere Bier trinken. Also ich bin jetzt das erste Mal da und ich finde es auch total cool. Die Leute tanzen alle, macht mir Spaß. Ich bin beim Blauer Gardeball schon seit tausenden von Jahren, weil man immer wieder tolle Freunde trifft, eine tolle Veranstaltung. Und das Besondere ist auch, alle machen sich schick. Man macht was davon. Also man kommt nicht einfach nur her in Jeans und sowas, sondern man macht sich schick und man freut sich darauf, sich auch mal ein bisschen herzurichten. Naja, die ganzen Leute, die hier sind, die Atmosphäre, die hier ist, das Tanzen auf jeden Fall, die Musik. Ja. Erstmal ist es nur einmal im Jahr und ich tanze sehr gerne. Und das macht Spaß. Das Besondere ist, dass wir viele gute Freunde treffen, beisammen sitzen und uns mal austauschen. Ich finde es ganz tolle Sache. Es ist das größte Ereignis, was hier geboten wird oder angeboten wird in der Stadt Nienburg. Wir tanzen ein bisschen und erholen uns vom alltäglichen Stress. Ja, weil das Highlight für den Ball der Nienburger ist. Das ist schon was ganz Besonderes hier.